Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel. Hörspiel von Wolfgang Mahlow nach dem Märchen der Brüder Grimm. Warte! Warte! Wenn du so schreist, kriegst du gar nichts. Auf dem Boden hört sie uns nicht. Trotzdem. Da, genau die Hälfte. Dein Stück ist aber größer. Wenn du es nicht willst. Gib es mir. Du sollst mir das Brot wieder geben. Dann heul nicht rum. Aber ich habe gesehen, dass sie es in den Schrank gelegt hat. Schmeckt? Wie Kuchen so schön. Du hast noch nie Kuchen gegessen. Hänsel, Gretel, wo steckt ihr? Bei mir kann sie nichts merken. Alles weg. Bei mir schon lange. Rotdiebe, Rabenvögel, der Liebchen kann euch verstecken. Sie geht in den Keller. Rabenvögel? Brotdiebe? Rabenvögel? Brotdiebe? Seid ihr da oben? Hänsel! Ach, hinter den Schornstein los! Und du in die Truhe! Ich weiß, dass ihr hier seid. Kommt vor! Gebt mir wenigstens das Brot zurück! Durch alle Fenster. Hab ich dich. Au, meine Haare. Ich hab nichts gemacht. Und du in der Truhe. Ja, wir spielen nur. Wir wissen nichts. Und auch das Brot habt ihr nicht genommen, hä? Ja, was für Brot? Ich werd euch helfen. Helfen werd ich euch, ihr Rabenvögel, ihr Brotdiebe. In den Wald mit euch. Die Pilze zu fehlen. Wagt euch nicht an den Tisch und habt nichts mitgebracht. Ich sag's dir. Hänsel? Schlaf. Kann nicht. Mach die Augen ganz fest zu. Ja. Hänsel, die Augen gehen immer wieder auf. Das ist der Mond. Der tut dir nichts. Nein. Hänsel. Hänsel. Was? Hörst du nichts? Das ist der Wind. Wir schlafen jetzt. Die Mutter hat sich gleich alle Beeren in den Mund geschüttet. Der Vater hat auch nichts bekommen. Du musst nicht dran denken. Ich deck dich zu. Morgen. Morgen gibt sie uns was. Sie verkauft das Brennholz auf dem Markt. Wir müssen nur schön schlafen in der Nacht. Und wenn das Brennholz wieder keiner will? Wir schlafen jetzt. Ja. Die Mutter wird schon wissen, wie sie es macht. Ist es wieder? Die Fenster sind beschlagen. Wird bald Frost geben. Aus der Kammer. Du hast recht. Dein dürres Brennholz. Wer gibt uns einen Heller für das, was man im Wald nur aufzuheben braucht? Dann wird alles besser. Sie soll dem Vater nicht erzählen, dass wir das Brot genommen haben. Komm lieber her zum Schlüsselloch. Nein. Ich habe keine Angst. Also. Gut. Ein Krümel wische ich mir aus dem Schrank. Dann können die Kinder Kuchen kosten. Kuchen? Ich finde auch manchmal Nüsse, jetzt wo Herbst ist, im Wald. Haselnüsse für die Kinder. Die Kinder, die Kinder. Deine Vögelchen. Und ich? Wo bleib ich? Ein Glas Wein, Musik, ein Faden Gold im Haar. Immer die Kinder. Gold. Den ganzen Tag sind sie im Haus, schleichen mir nach. Die Gretel steht vorm Schlüsselloch, ob ich nicht doch etwas habe. Dreh ich mich um, ist es verschwunden. Und lachen und toben, lachen mich aus. Wir werden verhungern, alle vier. Es wird ja bald Frost geben. Wir nehmen sie. Ja, ja. Wir nehmen sie. Wir gehen in den Wald morgen schon. Sie werden sich nichts denken. Wir schlagen Holz, so sagen wir, wie wir es immer tun. Und da lassen wir sie dann im tiefen Wald. Ich kann die frechen Augen nicht mehr sehen. Wir lassen sie im Wald? Die Gretel stirbt vor Angst, so eine halbe Feder. Der Hänsel ist bei ihr. Da ist ein Wolf. Soll er sich einen Knüppel nehmen? Ich will jetzt schlafen. Es wird bald Frost geben. Nimm deine Hand weg, Holzfäller. Morgen gehen wir. Der Vater lässt uns nicht allein. Wir finden nicht zurück. Ich war schon oft im Wald. Aber nicht so tief und nicht alleine. Einmal war ich sogar schon auf dem Markt. Ich gehe vors Haus. Ich fülle die Taschen voll mit Steinen. Wir legen sie heimlich auf den Weg. Und morgen in der Nacht, da leuchten sie im Mondschein, dass du gar nicht schlafen kannst so hell. Sie zeigen uns den Weg. Und dann sind wir zu Hause. Und der Vater sagt, ich habe euch den ganzen Tag gesucht. Ja, und Mutter steckt uns gleich ins Bett, weil wir so lange ausgeblieben sind. Wo willst du hin? Ich hol die Kieselsteine. Und sag dem Mond, er soll uns morgen nicht vergessen. Hab keine Angst. Hab ich auch nicht. Ich schlafe schon. Faulpilze, hoch mit euch. Oh, es ist doch noch gar nicht richtig hell. Das könnte euch passen, bis in den Mittag schlafen. Hoch, wir müssen in den Wald. Ich will nicht in den Wald. Flechte den Zopf, wir gehen, allesamt. Der Vater auch? Was soll die Fragerei? Wir sind schon fertig. Hänsel, komm. Wo hast du dich verkrochen? Ich hab die große Axt geholt. Und hoffst, dass wir alleine gehen? Nein. Na dann los. Es ist nicht Zeit, sich fünfmal umzudrehen. Du Trine, komm, gib mir die Hand. Ich will mit Hänsel gehen. Hinterdrein. Und du, Mann? Ich? Mit dir? Wenn ihr zurückbleibt, Kinder, seid ihr selber schuld. Hänsel, ich weiß schon nicht mehr, wo wir sind. Wir finden ganz bestimmt zurück. Was habt ihr euch immer umzudrehen? Wir, ich, noch, weil wir noch müde sind. Bleibt ihr zurück, ich such euch nicht. Brauchst du auch nicht. Hast du's gehört? Also so mit dir zu sprechen. Hab ich's dir nicht gesagt. Sie hat gar nichts gemerkt. Weil sie nicht weiß, dass wir schon alles wissen. Aber du hast die Taschen voller Steine. Bis oben hin. Hier ist es gut. Die Bäume stehen dicht. Hänsel, deine Hand. Wenn wir doch ein wenig näher hin zum Haus. Nein, hier. Ihr Kinder bleibt da sitzen. Macht euch ein Feuer, wenn ihr friert. Und wenn wir Hunger haben? Und der Wolf kommt und will uns fressen? Ja, Frau. Ihr hört die Schläge von der Axt. Wir sind ganz in der Nähe. Meine Vögelchen, fliegt nur nicht weg. Mann. Den großen Baum, den muss ich heute, muss ich... Lässt du uns auch allein? Hast doch gehört, was deine Mutter sagt. Was soll dir denn geschehen? Nichts. Dann sieh mich nicht so an. Wir suchen Holz. Wir machen uns ein Feuer, Gretel. Der Hänsel ist vernünftig. In deiner Jacke fehlt ein Knopf. Die Mutter wird mir's richten. Gretel, Pfeffernase, Gretel, Pfeffernase, Gretel, Hausebein, Gretel, ich will nicht mehr spielen. Och, ist doch noch gar nicht Abend. Sie kommen uns nicht holen. Hörst du nicht? Sie sind noch da. Da ist es wieder. Was? Wie Musik, wie heute Nacht. Der Wind. Es kommt von daher, wo die Schläge sind. Wir gehen einfach hin. Die Mutter hat gesagt, wir sollen nicht. Dann gerade. Warte, lass mich nicht allein. Das ist gar nicht die Axt. Sie haben einen Ast festgebunden, damit der Wind ihn an den Stamm schlägt. Damit wir denken, sie sind da. Sie sind da. Was sollen wir jetzt machen? Der Mond, der lässt die Steine glänzen. Und dann, dann finden wir den Weg. Dann werden sie schon sehen. Lasst uns ins Haus! Lasst uns doch rein! Kinder! Frau, die Kinder! Wir hatten solche Angst! Frau! Kommt ihr endlich! Mitten in der Nacht! Ihr habt uns nicht geholt! Getrödelt habt ihr, rumgespielt! Wir waren im Wald, da wo ihr uns gelassen habt! Und wie habt ihr den Weg gefunden? Der Hänsel hat Kiesel auf den Weg gestreut. Kieselsteine? Im Mondschein haben sie geleuchtet. Dein Glück, dass du mich nicht belügst. Ins Bett mit euch. Hast du gar nichts zum Essen? Will ich essen, will essen. Frag den Wind, das Mäuschen. Ach, Frau. Fass mich nicht an. Nicht vor dem Morgen. Und schließ das Haus ab diese Nacht. Hänsel? Ja. Deckst du mich zu? Ich schlafe schon. Da. Da ist es wieder. Still. Ich kann es hören. Hast du das Haus verschlossen? Ich auch. Hast es gesagt? Kieselsteine. Ich hätte es wissen müssen. Wir gehen morgen noch einmal, noch tiefer in den Wald. Noch tiefer? Dann gehe ich allein. Und du bleibst sitzen hier, bis du verhungert bist und grau und alt. Frau. Es ist beschlossen und gesagt. Wo sie sich wieder hergefunden haben. Ich trage dich in dein Bett. Denkst du, du kannst zurück? Nach diesem Morgen? Frau. Nimm deine Hand. Ich hol mir wieder Steine in die Taschen. Ihr Vater hat das Haus verschlossen. Spring ich aus dem Fenster. Die Fensterläden. Der Riegel ist von außen vor. Na und? Ich weiß doch was. Du? Du bist erst 9. Dann eben nicht. Los, sag's. Aber ich bin auch schon groß. Ja. In der Speisekammer. Da ist nichts. Doch, unter dem grauen Steintopf, der umgedreht steht. Neben dem leeren Sauerkrautfass. Da liegt ein Brotkanten drunter. 3 Tage schon. Du träumst. Ich habe es gesehen. Durchs Schlüsselloch. Die Mutter hat ihn in ein Tuch geschlagen. Du wolltest ihn alleine essen. Ich will ihn gar nicht essen. Aber ich... Wir machen Krümel draus. Und streuen sie auf den Weg? Wie meine Steine. Ja. Und am Abend... Am Abend... Dann haben wir noch was zu essen. Ja. Schnell, ich pass auf, dass sie nicht kommt. Aber da sind Mäuse in der Kammer. Darum ist der Kanten noch da. Ich wollte es dir sagen, Hänsel. Morgen. Morgen früh. Deckst du mich zu? Du gehst schnell, Frau. Wir haben es noch weit. Recht hat die Mutter. Gretel, deine Hand. Ich will mit Hänsel gehen. Aber dreht euch nicht immer um. Macht euch das Herz nicht schwer. Hast du das Brot? Ich habe schon was ausgestreut. Die Mäuse haben dir gar nichts getan? Die fange ich mit einer Hand. Du bist ja auch kein Mädchen. Die schönen Krümel auf den Weg. Bis heute Abend musst du warten. Hier könnten wir schon bleiben, Frau. Nein, tiefer in den Wald. Noch kreuz und quer. Ich kann den Himmel nicht mehr sehen. Ja, du hast recht, mein Vögelchen. Das ist ein guter Platz. Die Bäume stehen dicht, die Eichen wie Gespenster. Die Tannen breit und schwer und Spinnenweben überall. Setzt euch, fliegt mir nicht weg. Macht euch ein Feuer, wenn ihr friert. Ihr guten Kinder. Gehst du auch weg? Ich? bin in der Nähe. Brauchst du nicht. Ich pass auf Gretel auf. Nimmst einfach einen Knüppel. In der Not. Die Mutter ist schon weit. Können wir noch nicht gehen? Du willst nur die Krümel vom Weg. Ich will auch nach Hause. Mir gefällt es im Wald. Hast du den Wolf gehört? Hör auf, mir Angst zu machen. Aber ich krieg den ersten Krümel. Ich habe viel größeren Hunger. Nein, ich. Nein, ich. Nein, ich. Nein, ich. Quack, quack. Ein Vogel. Ein weißer Vogel. Ein Rabe ist das. Raben sind nicht weiß. Quack. Was machst du? Vogel! Er pickt unser Brot. Das ist unser Weg. Quack, quack. Jetzt wissen wir nicht. Zwischen die Eichen ist er geflogen. Nein, zwischen die Tannen. Zwischen die Eichen. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause, Hänsel. Komm, wir gehen einfach los. Der Mond hilft uns. Wir können ihn nicht sehen. Die Bäume stehen viel zu dicht. Heute Abend im Bett, ich deck dich wieder zu. Wir finden nicht heraus. Von dort sind wir gekommen. Nein, von da. Oder von da? Der Vater wird uns suchen. Er ruft uns. Und die Mutter hat das Holz verkauft. Heute auf dem Markt. Ein Brot hat sie uns mitgebracht. Und Milch. Und Honig. Nur für uns. Weine nicht. Morgen früh, wenn die Sonne aufgeht, finden wir zurück. Und wenn der Wolf kommt in der Nacht? Dann habe ich meinen Knüppel. Und wenn er dir was tun will, reiß ich ihn an den Ohren. Ja, Gretel. Schlaf. Schleicht ein Wolf auf grauen Pfoten durch die dunkelschwarze Nacht. Über uns die alten Bäume geben sorgsam auf uns Acht. Geben sorgsam auf uns Acht. Rabe. Gretel, wach auf! Gehen wir heute wieder in den Wald? Guck lieber, der Rabe sitzt auf der Tanne. Er hat unser Brot gefressen. Vielleicht zeigt er uns dafür jetzt den Weg? Ich will nicht mit ihm gehen. Du hast vor allem Angst. Du, Rabe! Weißt du den Weg? Gretel, komm! Der Zweig hat mir den Rock zerrissen. Komm! Das Gras hat mich ins Bein geschnitten. Komm! Die Füße können nicht mehr gehen. Ach, hör auf mit dem Geflänne! Der Rabe! Er fliegt uns doch davon! Die Mutter hat uns nicht lieb. Siehst du, er will uns helfen. Er ist weiß, er kann uns nicht belügen. Ein bisschen will ich auch noch gehen. Ein Haus. Aus Brot. Das Dach. Aus Pfefferkuchen, mit Mandeln bestreut. Aus Zuckerguss die Fenster. Und die Läden mit Brezeln behangen. Ich nehme mir ein Stück. Denkst du, ich nicht? Das schmeckt wie... Knusper, Knusper, Knäuschen. Hänsel. Es ist nichts. Siehst du? Der weiße Rabe sitzt auf dem Dach. Ob ich mir eine Schindel nehme? Und ich die Fensterscheibe. Und eine Brezel. Und eine Zuckerschnecke. Und ein Stück von der Wand. Und... Knusper, Knusper, Knäuschen. Gretel? Wer knuspert an meinem Häuschen? Der Wind, der Wind. Der Wind. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Es war nichts. Ich hab auch keine Angst. Wir nehmen was der Mutter mit, dann ist sie wieder gut. Da, die schöne Brezel. Und für den Vater den Lebkuchen. Komm doch herein, mein Kind. Wer bist du? Was wirst du fragen? Was werd ich sagen? Kommt, kommt in mein Haus. Und wirst du uns auch gar nichts tun mit dem Stock? Mein weißes Vögelchen. Den Tisch habe ich für euch gedeckt. Mit Kuchen, Marzipan, mit Braten, mit Äpfeln und Nüssen, mit Milch und Honig, Brot auf jedem Teller. Hab auch ein weiches Bett für euch gemacht. Ich hab gar nichts genommen von dem Haus. Gefällt dir meine lange Nase nicht? Hast Angst vor meinem Buckel? Hab ich nicht wunderschönes rotes Haar und kirschenrote Lippen? Mein Hänselchen, komm du ins Haus. Hat euch mein Rabe nicht den Weg gezeigt? Du hast ihn uns geschickt. Aber weiße Raben gibt es nicht. Ihr guten Kinder, ruht euch bei mir aus. Ja, weiße Raben gibt es nicht. Wer will das wissen? Ich? Komm in mein Haus, wirst dann schon sehen, du Zittergras. Denkst du, ich bin erst 9 wie Gretel? Ich bin gar nicht mehr klein. Dann gib mir deine Hand, mein Mädchen. Und du? Du Großer? Ich habe vor gar nichts Angst. So ist es recht. Da steht der Tisch. Setzt euch. Ich mache ein Feuer, das euch wärmt. Und hier die weichen Betten. Für einen süßen Traum. Ich schließe nur die Tür. Faulpilze, ihr! Hoch mit euch! Mutter, wo sind wir? Das könnte euch passen, bis in den Mittag schlafen. Wo ist das Pfefferkuchenhaus? Steh auf, du Trine, feg das Haus und du, mein Großer, komm. Wohin? Wirst fragen, werd ich sagen. Was ist das? Ein Stall, kannst du nicht sehen? Kriech hinein. Ich will nicht. Aber du musst! Oh. Die Türe zu, ein Schloss davor, den Schlüssel fest ans Bund. Lass mich raus! Mach die Tür auf, lass ihn heraus! Erst wenn er fett ist. Geh ins Haus, koch Essen. Spare nicht für unseren Hänsel da im Stall. Braten und Pfeffernüsse und Mandeln. Spute dich, sonst geht's dir schlecht. Was willst du mit dem Hänsel machen? Ihn schlachten. Braten. Das darfst du nicht. So einen guten Bissen habe ich nicht alle Tage. Gra! Gra! Der Rabe! Er ist schwarz. Habe ich das nicht gesagt? Du hast uns angelogen mit deinem Raben. Wirst du wohl gehen. Mach und koch. Und wagst du aus dem Topf zu naschen. Ich rate dir. Lauf weg, Gretel. Sie ist eine Hexe. Sie will dich schlachten und dich braten. Ach, sie kann ja gar nichts tun. Was seid ihr für zwei süße Vögelchen, wenn ihr so japst und zittert? Ich bin fertig. Lass sehen. Au, verdammt! Es ist noch heiß. Das merke ich selber. Was soll denn das sein? Sauerkraut. Bah! Sauerkraut hat noch jeden Tag versaut. Kannst du nicht kochen, kommst du selber in den Stall. Koch dir doch selber was. Wirst du noch frech, mein Vögelchen? Sieh her, wie ich es mache. Fleisch und Fett in den Topf und Majoran und Kümmel. Ist es dir morgen nicht gelungen? Ich rate dir. Geh, trag den Teller hin. Zum Stall. Und ich? Kratz dir die Töpfe aus. Hänsel, sonst schlägt sie mich. Der Rabe hat mir schon ins Ohr gezwackt. Der graue Wolf im Wald, der hat 3 Junge in einer Höhle, wo die Eiche steht. Ich hab's gesehen. Nun ist es bald soweit, mein Junge. Was? Du weißt es doch. Ich esse nicht mehr, Gretel. Wenn sie wieder nach mir sieht, lauf weg. Erzähl mir von den Wölfen. Sind sie schon groß? Hänsel? Gretel? Ich habe mir alles überlegt. Morgen, wenn sie schläft, nach dem Mittagessen, dann stehle ich ihr den Schlüssel vom Bund. Sie schlägt dich mit dem Stock? Das tut nicht weh. Sie reißt sich an den Haaren. Da lache ich noch. Sie wird dich schelten. Ich lasse mich nicht erwischen. Ich lasse dich raus. Wir laufen nach Hause. Geh noch nicht weg. Du musst jetzt schlafen. Die Augen gehen immer wieder auf. Das ist der Mond. Der tut dir nichts. Schleicht ein Wolf auf grauen Pfoten durch die dunkelschwarze Nacht. Über ihm die alten Bäume geben sorgsam auf ihn Acht. Geben sorgsam auf ihn Acht. Gretel, wer soll die Suppe essen? Ich habe alles dran. Auch Baldrian? Und Fliegenpilze? Nein, Goldlauch und Essigkraut. Trotzdem, es schmeckt mir nicht. Boah. Die Mutter hat zu Hause nur am Sonntag so gut gekocht. So, wenn du es sagst. Ich bringe auch dem Hänsel was davon. Bleib hier, mir wird's zu duselig. Schaff mir ein Kissen, Trine. Reib mir den Buckel. Wenn ich schnarch. Hänsel, ich hab ihn. Ich hab den Schlüssel. Psst, wenn sie dich hört. Sie schläft. Gleich bist du frei. Ich krieg das Schloss nicht auf. Der Schlüssel, er dreht sich nicht. Ach, versuch's doch bitte noch mal. Es ist der Richtige. Ich weiß es. Sie hat den Schlüssel auch verhext. So wie ich dich verhexe. In einen Baum, in einen Stein, in einen weißen Raben. Nein. Dein Süppchen hat mir wohlgetan. Dafür wirst du jetzt hungern. Die Liebe zu deinem Hänsel macht dich satt. Mir wird ganz schlecht davon. Wag nicht, mir noch den Buckel je zu reiben. Gib mir den Schlüssel. Falsches Ding. Ich tu's nicht wieder. Rede nicht. Und mach mir den da fett. Ich koche, was ich kann. Du da, im Stall. Streck deine Hand heraus. Warum? Ich kann so gut nicht sehen und muss fühlen, was mit dir ist. Du tust mir weh. Halt still. In ein paar Tagen wird es gehen. So stöckerig, wie du gekommen bist, sind deine Finger schon nicht mehr. Spute dich, Gretel. Von jetzt ab fühle ich jeden Tag die Hand. Und ist sein Finger dick und rund. Dann ist es aus mit deinem Hänsel. Bist du noch wach? Psst, wenn sie was merkt. Ich lass mir nichts befehlen. Aber sie ist eine Hexe. Ich kann auch hexen. Da, nimm. Was? Was soll ich denn mit dem Stöckchen? Sie kann schlecht sehen. Wenn sie dich morgen wieder fragt, hältst du ihr das Stöckchen hin. Und wenn sie es merkt? Sie kann dir gar nichts tun. Gretel, wo steckst du wieder? Reib mir den Buckel. Mach alles, wie ich es sage. Ich habe nur gesehen, ob Hänsel noch etwas essen will, du Gute. Scher dich ins Haus und setz dich an mein Bett. Mein Jüngelchen, streck deine Hand durchs Gitter. Da ist sie schon. Was zittert da in deiner Stimme? Nichts. Das ist, weil ich schon wieder Hunger habe. Was soll das sein? Dein Finger? Au, du kneifst mich. Nur Haut und Knochen. Bei diesem guten Essen? Das ist, weil du mir Angst machst. Was für ein Zeug. Es ist beschlossen und gesagt. Du redest dich nicht raus. Morgen komme ich wieder nach dir sehen. Gretel, wo steckst du, unnützes Ding? Mein Jüngelchen, streck deine Hand durchs Gitter. Was soll das sein? Dein Finger? Ich verstehe es nicht. Nein, ich verstehe es nicht. Streck deine Hand durchs Gitter. Mir ist schlecht. Was? Lachst über mich? Du kriegst mich nicht. Ich werd's dir zeigen. Mit dem Stock. Du kriegst mich nicht. Genug. Genug. Morgen ist es genug. Du bist schon auf? Du bist am Morgen immer noch so müde, Kleine. Du meinst es gut mit mir. Was machst du mit dem Teig? Brot backen. Hast du es vergessen? Draußen. Mein Kind im großen Ofen auf dem Hof. Das Feuer habe ich schon angezündet. Geh, hol mir einen Eimer Wasser. Ich will auch kochen nachher noch. Mein Gretelchen, mein Vögelchen. Du bist ja heute so froh. Wie soll ich mich nicht freuen über dich? Spute dich! Sie wird sich noch wundern über mich. Spürst du, wie schön der Ofen glüht? Ich habe lange nicht darin gebacken. Wer da drin sitzt, dem ist es warm. Kriech schnell hinein, mein Kind, und mach ihn sauber, damit das Brot auch gut gedeiht. Da hinein? Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Du dummes Ding, du gutes Kind. Was stellst du dich so an? Die Öffnung ist doch groß genug. Trotzdem, kannst du es mir nicht zeigen? Du willst, dass ich noch die Geduld verliere? Nein, nein. Nur zeig es mir, du gute Alte. Sieh hier. Mit dem Kopf voran, die Hände hinterdrehen. Nun schieb ein bisschen. Merkst du nicht, dass ich klemme? Schieb ja schon. Schieb, was ich kann. Oh, jetzt bist du drin. Was soll das? Lass mich raus. Gretel. Gretel, ich rate dir. Jetzt bist du drin. Jetzt bist du drin. Mir ist so warm. Ich brenne. Gretel, Gretelchen, lass mich heraus. Ich zeig dir den Weg nach Haus. Lass mich heraus. Du brauchst gar nicht zu wimmern. Jetzt ist es aus mit mir. Hänsel, Hänsel, die Hexe. Sie ist wirklich tot. Und ich bin frei. Das Schloss ist einfach aufgesprungen. Wie wird Vater staunen, wenn wir vor der Türe stehen? Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel. Die Hexe? Das ist... die Mutter. Meine Kinder. Hast du nach uns gesucht? Ihr seid es. Hänsel, Gretel. Und Vater? Sucht euch auch. Sollen wir dir die Wölfe zeigen? Gretel sagt, sie sind schon groß. 3 Stück sind es. Und noch die beiden Alten. Die Wölfe. Gretel hat sie gesehen. Und Vater sucht uns auch? Aber ja. Hänsel? Gretel? Los! Kinder. Und ich? Wo bleib ich? Hänsel und Gretel. Hörspiel von Wolfgang Mahlow nach dem Märchen der Brüder Grimm. Dramaturgie Silvia Schulz. Musik Hans Rempel. Es spielten Hänsel und Gretel, Mirko Elbracht und Maxi Nachtigall. Die Mutter und die Hexe war Carmen Maya Antoni. Der Vater Hartmut Schreier. Schnitt Christian Schönermark. Ton Brunhild Thomas. Regieassistenz Katrin Martin. Regie Manfred Teubert.